Der Engländer Christopher Marlowe hatte als erster eine Fausttragödie geschrieben. Sie und das Volksbuch standen Modell für zahlreiche Puppenspiele des 17. Jahrhunderts, mit denen vor allem im Dreißigjährigen Krieg verarmte Theaterprinzipale durch die Lande zogen. Jetzt führte Faust, begleitet von seinem Diener Hans Wurst, seine Helena-Beschwörung am Hof in Parma vor. Im Ulmer Puppenspiel liest sich Faust die Höllenfahrt so.